Reichsbankpräsident Havenstein, ab 1908 im Amt, war ein Verfechter des fraktionellen Goldstandards, bei dem nur noch ein Drittel der ausgegebenen Banknoten durch Gold gedeckt wurde. Das war schon der erste Sündenfall. Und weil mieses Karma kein Zufall ist, war es derselbe Havenstein, der 1923 in der Weimarer Republik immer noch Reichsbankpräsident war und über den Kollaps der Währung in der bis dahin größten Hyperinflation aller Zeiten wachen durfte. Glaubt man den zeitgenössischen Quellen, so hat er es nie eingesehen, dass er etwas falsch gemacht haben könnte. Schließlich hat er nur die Leute mit Geld versorgt. Bei Kriegsausbruch 1914 wurde der Goldstandard dann aufgegeben, was nichts anderes war als eine großflächige Beraubung der Inhaber von Banknoten, die sich auf die Gültigkeit und Werthaltigkeit des Versprechens der Reichsbank und der Reichsregierung verlassen hatten, diese Banknoten jederzeit in den ultimativen Wertspeicher Gold umtauschen zu können. Das Gleiche galt für die anderen Kriegsparteien. Aufbegehren gegen diesen Diebstahl galt natürlich wegen des Krieges, in den die Regierungen Europas mit einer Mischung aus Naivität, Inkompetenz, Gier und Hurra-Besoffenheit gestolpert waren als unpatriotisch. Jede Zeit hat halt ihre politische Korrektheit. Und politische Korrektheit dient letztlich immer dem Zweck, die Beraubten mundtot zu machen. So ist es bis heute geblieben. Seitdem löste sich das Vermögen der Deutschen zweimal in der Hyperinflation in Luft auf. Das dritte Mal steht wohl kurz bevor. In den 20er Jahren trat die Welt in die erste Phase des staatlich-, wirtschafts- und geldpolitischen Machtwahns ein. Die Vorläufertheorien des Keynesianismus und die sozialistischen Ideen von der heilenden Hand des Staates verführten die Politik dazu, die Nachwehen des Ersten Weltkrieges nicht dem Markt zur Bereinigung zu überlassen, sondern mit geldpolitischen Maßnahmen die Party der goldenen 20er Jahre anzuheizen. Die Gelddruckorgie führte zur Bildung gewaltiger spekulativer Blasen an den Immobilien- und Aktienmärkten, die im Katzenjammer des Börsenkrachs vom Oktober 1929 an der Wall Street ihr Ende fanden. Kommt Ihnen das bekannt vor? Mit dem Börsenkrach lösten sich riesige Vermögen aus Papiergeld in Luft auf. Eine Pleitewelle nie gesehenen Ausmaßes schwappt über die Welt und die ausfallenden Kredite führten zu Bankpleiten, die mit dem Konkurs der Kreditanstalt in Wien 1931 ihren Anfang nahmen. Bankpleiten führen in einem Fiat-Geldsystem zu einer Vernichtung von Giralgeld, weil die Einlagen der Sparer, die als Geld fungieren, nicht mehr zurückgezahlt werden können. Die mit der Krise daher einsetzende Schrumpfung der Geldmenge setzte einen deflationär-depressiven Prozess in Gang, der immer weitere Unternehmen und Banken in den sich auftuenden monetären Abgrund riss. Seit diesen Tagen ist es in Stein gemeißeltes Gesetz, dass der Staat Banken nicht pleite gehen lässt, koste es, was es wolle. Sie werden gerettet mit brancheneigenen Versicherungssystemen, wenn das nicht reicht mit Steuergeld, wenn das nicht reicht mit frisch gedrucktem Fiatgeld. Und noch etwas hat sich 1929-30 in den Köpfen der Politik und der Zentralbanken festgesetzt. Die Angst vor den Folgen der eigenen expansiven Geldpolitik in Form platzender Blasen.